Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht.